Aber wie auch immer. Hier sind wir, fast noch Fremde, aus zwei Sphären, die sich kaum berühren. Doch du bist all das, wonach ich mich sehne. Seit ich weiß, dass es dich gibt, kann mich nichts in die Irre führen. Wenn du fühlst, wie ich bitte, lass mich mit dir gehen. Ist der Weg vor uns auch sehr schwer? Ich fühl, dass ich zu dir gehöre, genau hier, wo noch Wunder möglich sind, wo die Blinden sehen, wo noch Wunder möglich sind. Lass jetzt ein Wunder hier geschehen. Zigeunerin und Hauptmann, das mich liebt, wie dumm, dass ich mich danach sehn. Wer hässlich ist und missgeboren, wird nie im Licht des Himmels stehen. All die Zeit, seit dass ich denken kann, ich sicher, dass ich nicht hoffen kann. Ich werd immer alleine sein. Ich bin verflucht, allein zu sein. Nach Himmels Licht. Sind wir irgendwo noch ein Licht? Ist vor uns ein Hafen in Sicht? So ein Ort, wo noch Wunder möglich sind. Wo gibt es ein Land, wo noch Wunder möglich sind? Wo was bleiben stets verbannt. Unterbrechen zu müssen. Meister! Gut gemacht, mein Junge, du hast uns direkt hierher geführt. Ich? Aber nein, ich... Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass unser Soldat hier den Ort gefunden hat, oder? Und so bekomme ich endlich den Wunderhof zu sehen. Nicht sehr imposant. Verhaftet die Zigeunerin und den Verräter. Nicht, Phoebus, nehmen Sie mich! Nein! Mich statt ihr. Wie edel ihr beide seid. Schafft beide weg und nehmt auch den Rest der Zigeuner fest und führt sie ab in die Bastille. So, alles am! Verflucht! Schon gut, der entwischt uns nicht. Den kriegt ihr nicht. Clopin ist schon so gut wie raus aus der Stadt. Nein! Nein, nein! Nein! Quasimodo, mein Junge. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Los,